Phase nicht ganz verstanden und gespannt, vielleicht ist das jetzt auch wieder runtergefallen. Also du hast ja gesagt, diese Tauschwertquote, der Tauschwert sozusagen in dem Waren, der nimmt ab und in den vergegenständlichen Waren. Mhm. Und jetzt ist die eine Lösung, ist halt diese Finanzgeschichte, sozusagen diese Finanztitel. Mhm. Und da hast du gesagt, das könne auch Tauschwert darstellen. Und dann habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also das ersetzt das andere oder ist das auch eine Vermehrung von Tauschwert oder ist das dann oder? Der zentrale Punkt, auf dem ich rumgeritten bin, ist, die repräsentieren auch Wert, aber Wert, der aus der Zukunft stammt. Also dass bei jeder Aktienausgabe künftiger Reichtum bereits heute sich darstellt darin. Das ist der Dreh an der Argumentation. Okay, also das heißt, der Tauschwert kommt letztlich auch wieder aus den vergegenständlichen Dingen und der Arbeit, aber halt aus dem, was in der Zukunft liegt. Und deswegen braucht es diesen verlässlichen... Also meine Argumentation geht nicht in die Richtung, die Arbeitswerttheorie in Frage zu stellen, sondern auf der Basis zu erklären, wie sowas funktioniert. Und der Schlüssel ist eben diese ganz merkwürdige Verdopplung eines Ausgangskapitals, was man wirklich in bei jedem Kredit oder bei jeder Aktienausgabe sehen kann. Kredit ist vielleicht die einfachste Form. Die Bank gewährt einen Kredit und plötzlich existiert das Geld einerseits bei dem, der den Kredit gekriegt hat, und es existiert als Anspruch bei der Bank und die stellt bei der deren Kapital dar. Und damit existiert es doppelt. Wenn zurückgezahlt ist, ist die Verdopplung weg, ergo muss ich das als Kettenbriefsystem organisieren, ein Schneeballsystem. Wenn das die Basis sein soll, der Überbau, die Basis des kapitalistischen Systems. Das ist also der absolute Dreher, die größte Verrücktheit, wie Kapitalismus überhaupt funktionieren kann. Aber mir scheint es logisch aufzugehen. Du hast ja davon gesprochen, dass halt gerade durch die ökonomische Revolution, das ist ja richtig, die Arbeit ausgeht. Ich weiß jetzt nicht genau, warum jetzt deswegen dann sozusagen der Finanzmarkt überrollt, wenn ich drauf gehen muss. Kannst du das mal kurz zu der Klammer ganz kurz wiederholen? Der Kontext war, dass das die einzige Möglichkeit gewesen ist, um diese Krise zu überspielen. Also du hast eben diese strukturelle Ausdünnung eigentlich der verfügbaren Wertmasse aus der realen Kapitalakkumulation. Und das ist eben, Kapitalismus muss wachsen oder er ist kaputt. Und das einzige verbliebene Wachstumsfeld, das war eben diese Ausdehnung dieser Vorgriffslogik, das zum Eigentlichen zu machen. Habe ich da Frage erwischt oder nicht? Ja, so ungefähr. Dann verstehe ich immer noch nicht genau, warum wir jetzt quasi, ich meine, klar, das Kapital macht gute noch Wertungsmöglichkeiten, nur die Frage ist jetzt bei mir, warum wir jetzt, ich meine, diese Profitkraftproduktion ist ja vor allem eine Sache, die sich halt in der industriellen Wirtschaft abspielt. Du machst jetzt, also dann gibt es ja die Sache von wegen Externalisierung und so weiter, und das muss ich sagen, dass das eben Und zwar geht es um den monetären Anspruch oder die Eigentumsziele. Und zwar haben Sie erklärt, dass das eben Wert aus der Zukunft ist und sehr darauf bestanden, dass das wichtig ist. Und Sie haben auch gesagt, dass der Unterschied nicht mehr greifbar ist zwischen einem Anspruch auf Eigentumstitel und dem Eigentumstitel selber. Ich habe mir dazu überlegt, mit einem Schuldschein kann ich trotzdem nicht in ein Restaurant gehen und einkaufen. Also diesen Unterschied noch mal ein bisschen darstellen, also was ich gemeint habe, dass ob ich jetzt einen Schuldschein habe oder wirklich das Geld kriege, ist kein großer Unterschied mehr. Und das Zweite, wie kann man sich den Wert aus der Zukunft genau vorstellen? Weil mir fehlt das noch ein bisschen, was das genau bedeutet. Also haben Sie wahrscheinlich schon länger darüber geredet, aber ich habe es noch nicht ganz. Also der erste Punkt war nochmal. Das ist der Unterschied, Sie haben gesagt, der Unterschied sei nicht greifbar zwischen einem monetären Anspruch auf etwas und einem tatsächlichen. Ja, also zwischen dem Geld und dem Schuldbuch oder so. Ja. Also solange wie ich dir 5 Euro leihe und wir private Abmachung haben, dass du die mir demnächst zurückgeben wirst, dann hat es gesellschaftlich überhaupt keine Auswirkungen. Auswirkungen kriegt es, wenn dieser Anspruch auf 5 Euro, den ich habe, als Ware zirkulieren kann. Zum Beispiel eben eine Aktie, die ist der Anspruch darauf, dass du eine Dividendenzahlung von einem Unternehmen bekommst. Dieser Anspruch auf eine Dividendenzahlung wird selber als eine eigene Ware gehandelt und hat einen Preis, der sich auch dauernd verändert. Und da hast du eben diese Entstehung dieses künftigen Anspruchs, der sich als Kapital darstellt heute. Das ist der Gedanke, der ist vom Marx direkt. Also da hab ich auch nicht rum was Neues. Der schreibt da eben, das ist irgendwo tief hinten im dritten Band des Kapitals, zum Aktienkapital, wo er diesen Begriff einfügt. Die Eigentumstitel auf Gesellschaftsgeschäfte, Eisenbahnen, Bergwerke und so weiter sind zwar Titel auf wirkliches Kapital, indes geben sie keine Verfügung über das Kapital. Es kann nicht entzogen werden. Also es ist was anderes, wenn du ein Gemeinschaftsunternehmer hast, zwei Menschen gehört das Unternehmen zusammen oder sowas. Und der eine steigt aus und da muss das aufgelöst werden. Sie geben nur Rechtsanspruch auf einen Teil des von demselben zu erwerbenden Mehrwerts. Aber diese Titel werden ebenfalls papierne Duplikate des wirklichen Kapitals. Wie wenn der Ladungsschein einen Wert erhielte neben der Ladung und gleichzeitig mit ihr. Sie werden zu nominellen Repräsentanten nicht existierender Kapitale. Denn das wirkliche Kapital existiert daneben, also mit wirklichen ist das Fungierende gemeint, und ändert durchaus nicht die Hand dadurch, dass die Duplikate die Hände wechseln, dass Börsenpapiere weiterverkauft werden. Denn das wirkliche Kapital existiert daneben und ändert durchaus nicht die Hand dadurch, dass diese Duplikate die Hände wechseln. Sie werden zu Formen des zinstragenden Kapitals, weil sie nicht nur gewisse Erträge sichern, sondern auch, weil durch Verkauf ihre Rückzahlung als Kapitalwert erhalten werden kann. Soweit die Akkumulation dieser Papiere, die Akkumulation von Eisenbahnen, Bergwerken, Dampfschiffen und so weiter ausdrückt, drückt sie die Erweiterung des wirklichen Reproduktionsprozesses aus, ganz wie die Erweiterung einer Steuerliste, zum Beispiel auf Mobiliareigentum, die Expansion dieses Mobiliars anzeigt. Aber als Duplikate, die selbst als Waren verhandelbar sind und daher selbst als Kapitalwerte zirkulieren, sind sie fiktiv und ihr Wertbetrag kann fallen und steigen, ganz unabhängig von der Wertbewegung des wirklichen Kapitals. Also da hast du ganz sauer diese also wenn ich sie verkaufen kann, dann habe ich Geld. Ja, und wenn du einen Schuldtitel von mir hast, der auf dem Markt anerkannt wird, dann ist das auch quasi eine Ware, die anerkannt ist. Also um es an Beispiel zu nehmen, was in der Marx'schen Zeit eine zentrale Rolle gespielt hat und was in seiner Erklärung dann auch der Rolle der Finanzsphäre wichtig ist, sind Wechsel. Wechsel sind gewesen Zahlungsversprechen von Kaufleuten. Ich habe meine Ware noch nicht gekriegt, ich zahle jetzt mit meinem guten Namen, in 3 Monaten kriegst du die Kohle. Und die Wechsel sind von einer Hand zur anderen gegangen und nach 3 Monaten, wenn ihr das Geld hatte, hat halt der Letzte das geholt. In dieser Zeit hat es eben als tatsächliches Geldkapital funktioniert. Wenn nicht, haben sich die ganzen Beziehungen wieder rückabgewickelt. Ja. Also das ist noch eine sehr archaische Form, aber für den damaligen Krisenmechanismus zentrale, wo eben auch Unternehmen oder Zweige, die im Grunde schon bankrott sind, noch eine Ecke weitermachen können. Da ging es halt um ein paar Monate dann. Das wäre aus der Zukunft. Ja. Wert aus der Zukunft ist sinnlich-stofflich ist sowas überhaupt nicht vorstellbar, weil es eben um nichts sinnlich-stoffliches geht, sondern um eben diese merkwürdige diese Merkwürdigkeit eines abstrakten Reichtums, der neben dem sinnlich-stofflichen existiert und den eigentlichen bildet. Und die Verrücktheit ist, finde ich, ist eigentlich, und das Problem ist, sich Wert überhaupt vorzustellen, weniger dann sich da das Problem, ob der jetzt aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit kommt. Der Verwertungsprozess des fungierenden Kapitals ist genauso eine gespenstische Angelegenheit. Also die Verwandlung dieses wunderbaren Werkes in einen Träger von 18 Euro. Also dass das nicht irgendein Buch ist, was man lesen oder es auch lassen kann, sondern ein Träger eben dieser gesellschaftlichen Größe. Nicht das simple Ding. Ja. Also ich habe mal auf jeden Fall mal so auf den Punkt, das war gerade meine Frage jetzt, eben dieser Rationalisierungsschub jetzt in den 70ern dazu führte, dass halt, also warum der zur Überakkumulation führt. Und warum deswegen halt quasi das Kapital in die Kredit- und Aktien-Sphäre quasi abwandert. Zielt die Frage darauf, ob es dieses Verschwinden von tatsächlichem Wert gibt? Und wenn ja, gehst du jetzt von der Arbeitswertlehre aus oder stellst du die in Frage? Nee, ich gehe davon aus. Du gehst davon aus, okay. Ich nehme das mal als Prämisse. Ja, das als Prämisse, gut. Also es geht darum, ist die Arbeit, die sich als Wert vergegenständlich, wirklich geringer geworden? Wie einfach, was du gesagt hast, es gibt diese elektronische Revolution, das führt dazu, dass dann quasi immer mehr Arbeit, also gerade rationiert wird aus dem Arbeitsprozess, ja, in der Industrie, und warum das jetzt dazu führt, dass, und das ist ja eigentlich die These, dass eben eine Überakkumulation stattfindet und deswegen das Kapital sich quasi fiktiv in der Firmenschrift verwerten muss. Die Grundthese, die da verknüpft ist und die ich nicht groß ausgeführt habe, ist, dass Arbeit nicht gleich Arbeit ist. Dass es produktive Arbeit gibt, die sich eben als Wert vergegenständigt und eben diese merkwürdige Form annimmt. Und jede Menge von auch gesellschaftlicher Arbeit, die sich eben nicht als Wert darstellt. Dazu erzählt zum Beispiel die ganze, also alles, was sich nicht als Ware vergegenständigt und nicht verkauft wird. Das kann die Staatstätigkeit sein, die Tätigkeit des Lehrers, der an der staatlichen Schule arbeitet und Bildung noch keine Ware ist. Oder Banken, Versicherungen, also wo zumindest keine Waren produziert werden, die vergangene Arbeit darstellen würden, sondern die sind nur beschäftigt mit dem Anzapfen eben dieser Zukunft. Das ist alles kein Bereich, der eine Erweiterung des vorhandenen kapitalistischen Reichtums aus Arbeitsvernutzung generieren würde, sondern da wird Arbeit zwar gebraucht, aber die erscheint dann entweder gleich als Kostenfaktor beim Staatsbediensteten, der halt dann aus Steuermitteln finanziert werden muss, oder bei Bankenversicherungen ist es die Arbeit, die eben dieses Anzapfen ermöglicht. Also hat auch nichts zu tun mit tatsächlicher Wertproduktion. Das ist so der Grundgedanke, dass man, wenn man von wertproduktiver Arbeit redet, nur ein bestimmtes Segment der Gesamtarbeit betrachten darf, eben dem, der sich in Waren verkörpert. Der Rest nicht zu dieser Form gehört oder nicht da reinpasst, nicht sich in Wert vergegenständigt. Das ist die. Und dass es da historisch Verschiebungen gibt, die quasi diese isolierte Privatarbeit, die Grundlage von Wert und Kapitalismus ausmacht, in den Hintergrund schiebt. Das ist so halbwegs. Ja, das ist diese Scheidung von produktiver und produktiver Arbeit, das ist Marx. Ja. Aber warum, also wir nehmen es mal an, wie sich vergangen von bestimmten Branche, da wird immer halt rationalisiert, gibt weniger Arbeitsplätze. Warum ist das die Akkumulation des Stoffen bringt? So, ne? Weil die Menschen werden ausgeschmissen, das ist Ökologie, aber das ist ja nicht wirklich so gut Kapital. Erstmal zumindest. Ja, ist natürlich dann ein Problem fürs Kapital, wenn, oder auf dieser ganz grundsätzlichen Ebene fürs Gesamtsystem, wenn Wert, die Arbeit die einzige Quelle des Werts ist. Dann versiegt natürlich diese Quelle in dem Maße, wie die Arbeit verschwindet. Die produktive Arbeit. Also insofern ist Kapital nichts anderes als eben als fungierendes Kapital, als geronnene Arbeit. Und geht nicht ohne. Außer über diese Merkwürdigkeit an zukünftige Arbeit reinzunehmen. Wie muss ich mir das da vorstellen? Also nehmen wir mal ein bestimmtes Kapital. Ne? Da sinkt dann eben der Anteil V am Gesamtwertprodukt, kann man sagen. Warum ist das jetzt schlecht? Fürs einzelne Kapital ist es völlig wurscht, wo es einen Profit herkriegt. Das macht sich nicht auf der Ebene des einzelnen Kapitals bemerkbar. Das kann auch seinen Profit vergrößern, wenn es Arbeit eliminiert. Wenn das nicht so wäre, würde das ja auch nicht passieren. Also für einen einzelnen Betrieb, der verbessert seine Konkurrenzsituation, wenn er Arbeiter entlässt, wenn er die Menge der Arbeit, die sich in jeder einzelnen Ware drinsteckt, minimiert. Aber aufs gesamtgesellschaftliche Ganze bezogen ist es ein Problem fürs Gesamtkapital. Kapital ist Wert, der sich verwertet wird. Ist Wert, der wachsen muss. Und wachsen ist eben, solange wir von dieser merkwürdigen Welt dieser Eigentumstitel abziehen und nur die Realwirtschaft isoliert betrachten, ist eben gebunden an die Arbeitsverausgabung, an Arbeit, die sich in diesen konkreten Produkten, die dann Waren werden, vergegenständigt. Und wenn der Kapitalismus plötzlich alle Güter mit der halben Arbeit produzieren kann, dann ist der zwar sinnlich stoffliche Reichtum explodiert oder das eine entsprechende Revolution, aber vom kapitalistischen Standpunkt ist diese Gesellschaft nur noch halb so reich wie vorher. Das ist verrückt. Aber das ist die verrückte Logik des Kapitalismus. Da geht es nicht darum, eben möglichst viele Güter zu produzieren, sondern der Gesamtreichtum ist, wie viel Gesamttauschwert repräsentieren diese Güter. Deswegen ja auch der Wachstumszwang auf der stofflichen Ebene, also dass eben dann nicht mehr 1.000 Autos produziert werden, sondern 2.000, 3.000, was weiß ich. Aber auf der Gesamtebene, das wird es eben zum Problem, wenn dieser Kompensationsmechanismus nicht mehr funktioniert und einfach dieses Wachstum dann nicht mehr, das eben aus der Arbeit dann sich speisen muss, geleistet werden kann. Wie man sich das vielleicht konkret vorstellen kann, dass wenn ein Unternehmen halt, VW produziert Autos und die verbessern das halt, verdoppeln ihre Produktivität. Dann haben sie etwas nur den Vorteil auf dem Markt, weil sie ihre Waren überwert verkaufen können. Weil die anderen halt noch nicht so produktiv sind. Aber in dem Moment, wo die anderen halt anfangen, genau das Gleiche zu machen, wird halt sozusagen dieser Preis in Richtung Wert sozusagen runterfallen. Und dann hat das Unternehmen tatsächlich auch ein individuelles Problem, dass sozusagen die Waren auf einmal nur noch halb so viel darstellen. Also sozusagen dann erst auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene oder für die ganze Branche sozusagen zeitlich versetzt. Deswegen macht es halt für ein Einzelkapital Sinn, das zu machen. Das ist der genau der gleiche Punkt, dass es ja einerseits so einzelproduktiv von Unternehmen gibt und andererseits aber auch gesellschaftliche Durchschnittsarbeit. Und wenn du in einem einzelnen Betrieb oder einem Unternehmen das verbesserst, ist natürlich dein Vorteil, weil du unter der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit produzieren kannst. Aber wenn es alle machen, ist das der Durchschnitt im Wert. Ja, also der Wert oder der Wertanteil pro produzierter Ware hat sich verringert, ja. Aber dann wäre der gleich geblieben, gleich viel Arbeit vergegenständigt worden. Nur halt in mehr Produkten. Die du nicht absetzen kannst. Ja, wenn du es nicht absetzen kannst, dann hast du ein Problem, aber davon gehen wir erstmal aus. dann kommst du dann vielleicht, also weißt du, du meinst, das ist ein Nachfragebegründer schicken. Ja, das ist kein anderes Mal, oder? Ja, aber das zentrale Argument, das war ja gewesen, dass die wertproduktive Gesamtarbeit im Sinken begriffen ist. Ja, vielleicht ein Punkt nochmal zum besonderen Charakter der mikroelektronischen Revolution, weil das Problem, dass immer produktiver hergestellt wird, das ist ja altes. Das ist nicht seit 30 Jahren, das ist seit es einen Kapitalismus gibt, dass eben eine beständige Rationalisierung stattfindet. Es gibt eigentlich, Produktivkraftentwicklung geht immer in zwei Richtungen. Das eine ist Produktinnovation, also dass neue Güter auf den Markt kommen, neue Warenbereiche der Warenfertigung erschlossen werden. Und Prozessinnovation, Rationalisierung in den bestehenden Produktionszweigen. Und diese beiden Entwicklungen überlagern sich. Die sind immer präsent, allerdings in verschiedenen Epochen in unterschiedlicher Ausprägung. Das überwiegende Moment bis zu den 70er Jahren oder eben auch diesen großen Nachboomkrieg mit erklärend war, dass die Einführung neuer Produkte und neuer Waren und die Erschließung neuer Verwertungsfelder stärker ausgeprägt war als die Verdrängung der lebendigen Arbeit aus den bestehenden Produktionsfeldern. Du hast immer dieses Wechselspiel, also zwischen einer allmählichen Verdrängung lebendiger Arbeit aus den bestehenden Fertigungszweigen und neu entstehenden Fertigungszweigen. Klassiker ist eben der Fordismus, wo plötzlich das Automobil als Massengut da ist oder Kühlschrank und Co. beruhend eben auf Fließband und neuen, rationelleren Fertigungsmethoden. Die neue Qualität der mikroelektronischen Revolution ist, dass sie dieses Gleichgewicht verschiebt. Also gerade weil sie universell einsetzbar ist, in sämtlichen Bereichen ein wahnsinniger Rationalisierungsschub stattfindet, Prozessinnovationen und Verdrängung lebendiger Arbeit, während die neu entstehenden Warenbereiche, Bereiche von Warenproduktion relativ klein sind. Also dass dieses Verhältnis da kippt. Und deswegen konnte der Kapitalismus mit dem Widerspruch eben umgehen oder hat Wege gefunden, also weil eben diese produktinnovative Seite on the long run, vorher gab es auch Krisenunterbrechungen, eben diese Ausdehnung der Gesamtvernutzung lebendiger Arbeit, aber eben als säkularer Trend eben da noch Ausdehnung und mit der mikroelektronischen Revolution quasi ein Bruch, wo diese Logik kippt und das andere Momentum übergreifend wird. Deswegen da eine neue Qualität. Ja, also ich habe da sozusagen an verschiedensten Stellen Zweifel, was diese Entwicklung angeht, die du da beschrieben hast. Weil ich finde, also ich sag mal so ein paar Argumente oder so ein paar Sachen, die ich finde, die so dagegen sprechen. Das eine ist, dass es ja Produktinnovation nicht nur hinsichtlich einer sozusagen also durch neue Güter gibt, sondern auch durch eine Verbesserung der bestehenden Güter. Also dieses Buch, was du da hast, sozusagen, ist halt jetzt mit einem lackierten Umschlag und irgendwie besseres aufgeblasenes Papier und solche Dinge, also die es halt möglicherweise vor 20, 30 Jahren nicht gab. Also da wird sozusagen auch mehr Aufwand betrieben an dem einzelnen Produkt, was dem ein bisschen entgegensteht, dass es auch eine Rationalisierung gibt. Dann frage ich mich, eine Sache auch diese, also das, was man sozusagen als Produktivitätsfortschritt sieht, ne? Also jetzt auf der Ebene, sage ich mal, der Empirie, die so bestrieben wird durch irgendwelche Institute oder so, das hat ja überhaupt nicht so ein, da gibt es ja gar nicht so einen Sprung. Also da gibt es sozusagen jedes Jahr 3% oder so, und das ist eher weniger geworden. Also in der Darstellung, wobei das ja eine betriebswirtschaftliche Darstellung ist, die sozusagen finanzielle Größen im Mittelpunkt stellt und nicht die eigentlichen. Das ist genau das Problem. Ja, da gibt es auch so eine Sache, dass man sich natürlich schon fragen muss, in einer Welt, wo immer mehr Menschen in Industrie beschäftigt sind, eigentlich, ob man da so eine These aufrechterhalten kann, dass das halt verschwindet, diese Arbeit. Also das finde ich halt überhaupt nicht. Und wenn ich dann nach China gucke oder in Indien oder in diesen ganzen Schwellenländern oder so, da gibt es eine Explosion, sage ich mal, der industriellen Produktion. Und die findet ja auf dem Niveau statt, wie sie hier auch ist. Ne? Die produzieren den Computer ja sozusagen nicht in Handarbeit, sondern die kaufen die gleichen Maschinen, die sie auch deutsche Hersteller haben oder so. Also das finde ich auch mit dieser Tertiarisierung, möchte ich auch sagen, das ist wirklich eine, da beziehst du dich ja auf so bürgerliche auch oder letztlich auf so Empirie, die eben auch von diesen Instituten da gemacht wird. Und da gibt es eine riesen Zuordnungsproblematik meiner Ansicht nach. Also ja. Ich sag mal so, wenn jetzt ein Industrieunternehmen zum Beispiel die IT-Dienstleistung auslagert, ist es plötzlich ein tertiärer Sektor. Ja. Und 5 Minuten vorher war es eigentlich noch Industrie sozusagen. Also das ist so ein bisschen auch schwierig, finde ich, sich darauf zu beziehen. So, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist nicht eigentlich denkbar, dass dieser Finanzsektor, sagen wir mal so, das andere, man könnte ja sagen, das andere geht einfach so weiter, dass der trotzdem sozusagen aufgebaut wird, eben nicht dadurch, dass sich die Tauschwertproduktion in diesem vergegenständlichen Arbeit verringert, sondern einfach dadurch, dass man politische Maßnahmen sozusagen ergreift, die das halt ermöglichen, da immer wieder solche, sagen wir mal so, Finanzblasen aufzupusten oder so. Also ist das nicht, also wäre das nicht auch denkbar, jedenfalls das so zu machen, dass das einfach, das eine bleibt gleich und das andere wird halt immer größer, produziert dann auch diese Krisen, aber wäre das, also warum muss das zusammenhängen? Darf ich vorher zu deinen anderen Punkten was sagen? Also was den Produktivitätsbegriff, da bist du ja selber auf den Punkt kurz eingegangen, aber um das zu erläutern, betrifft, wenn ich von steigender Produktivität rede, dann meine ich sinnlich stoffliche Produktivität. Also in dem Sinn, früher steckten in einem Auto, was weiß ich, 1000 Arbeitsstunden, heute sind es noch 20, sowas. Es wird ja immer von diesem Produktivitätsparadox geredet, dass die Produktivität gesunken sei mit der Mikroelektronik. Was aber da gemessen wird, das ist übrigens auch ein Punkt, in dem wir im Buch auch eingegangen sind, ausführlich, der Norbert in dem Fall. Was gemessen wird, sind aber monetäre Größen. Also die Produktivität, wenn der Wert des Computers sich halbiert hat, dann erscheint es als, weil ja Produktivität das Verhältnis zwischen Gewinn und eben der eingesetzten Arbeitskraft ist, als Verlust oder als niedrigere Produktivität. Also da sind nur Bruchteile der Produktivitätsentwicklung, die sich da in diesen monetären Größen messen lassen. Also da kann man für den theoretischen Ansatz eigentlich nichts draus ziehen aus diesen Größen. Und wo Produktivität in diesem Sinne sinnlich stofflich gemessen wird, gibt es eindeutig eine Produktivitätsentwicklung, die steil nach oben weist. Also dass jede Autogeneration 10% weniger Arbeitsstunden pro Auto drin sind. Für die Gesamtwirtschaft kannst du es nicht erstellen, eben auch aus dem Grund, weil die Produkte sich ja verändern, neue dazukommen, alte verschwinden. Da kannst eigentlich auch mit so einem, wenn es ziemlich stofflichen Reichtum argumentierst, auch keine allgemeine, irgendwie einen Index angeben. Du kannst es nur an Beispielen erläutern. Also, das ist ein Punkt. Dann das Problem, ist es empirisch wirklich so, dass die wertproduktive Arbeit verschwindet? In China stehen riesige Fabriken, wo industriell gearbeitet wird. Das sind drei Probleme, die sich da übereinander legen. Problem Nummer 1 ist all das, womit der Marx sich schon auseinandergesetzt hat. Wenn von Wertproduktion die Rede ist, dann ist damit nicht die empirische Anzahl an Arbeitsstunden gemeint, sondern die gesellschaftliche Durchschnittsarbeit auf dem gültigen Produktivitätsniveau. Also in Klartext übersetzt, wenn eine moderne Papierfabrik in Schweden mit 100 Arbeitern so und so viel Tonnen Papier produzieren kann und irgendwo in der dritten Welt rennen Papiersammler rum und konkurrieren auf dem Weltmarkt, mit ihrer unterproduktiven Arbeit gegen diese hochmoderne Papierfabrik, dann zählt ihre Arbeit nicht, was die wirklich reinstecken, sondern die ist eben nur im Verhältnis zu dem, was die den Maßstab setzende hochproduktive Arbeit an Wert erzeugt. Also da kannst du nicht von der Ebene, von der empirischen Masse auf die Wertmasse schließen. Gerade über diese ungeheuren Produktivitätsgefälle, die du eben auch hast. Also du hast da in Ländern wie China, gibt es natürlich auch die hochmodernen Fabriken, da wird aber tatsächlich auch noch viel Handarbeit geleistet, die wo zum Teil Fließbänder ersetzt werden durch Menschen, die Stücke rumschleppen. Also wo zum Teil auch absurde Sachen da sind. Da hast du ziemlich bunte Entwicklung. Also das ist ein zentraler Punkt, dass du es empirisch nicht sagen kannst. Empirisch wurde noch nie so viel gearbeitet, deswegen stimmt es nicht. Das heißt noch nicht, dass deswegen die Wertproduktion gestiegen ist. Zweiter Faktor, der reinspielt, ist, wie viel dieser industriellen Arbeit und der Produktion von Waren wie Autos und Co. hängt am Finanzüberbau. Also wird nur induziert, weil es diese Kapitalakkumulation in der Finanzsphäre gibt. Also was ja allgemein bekannt ist und auch breit diskutiert wird, ist ja eben dieses Problem der Defizitkreisläufe, wo es eben sich in verschiedenen Stellungen der Nationen ausdrückt. Also China kann exportieren alle möglichen realen Waren, Realgüter, weil es gleichzeitig Eigentumstitel kauft, wie der Weltmeister. Tausche Ware erster Ordnung mit Ware zweiter Ordnung. Und in Europa hast du denselben Salat. Südeuropa hat eben sich wunderbar verschulden können, also hier Eigentumstitel verkauft. Im Gegenzug hat Deutschland seine Autos und Co. Dorthin exportieren können. Also da induziert die Ausdehnung des Finanzüberbaus und dieser Eigentumstitel induziert Warenproduktion von Realgütern, die es ohne das Ding nicht gäbe. Es gibt damit auch jede Menge Arbeit, die nur geleistet wird, weil es diesen Vorgriff gibt gleichzeitig. Also auch da kannst du nicht mehr von einer selber tragenden Dynamik sprechen des kapitalistischen Systems, wie es halt noch im 19. Jahrhundert oder auch noch im Fordismus hattest, wo quasi diese Ausdehnung eben der Arbeitsvernutzung die Kraft war, die den Gesamtladen in Gang gehalten hat, sondern es wird zu einer abhängigen Funktion, soweit bestimmte Sektoren der Warenproduktion wachsen. Und dort auch die Länder wie China meinetwegen oder Südkorea mehr an Arbeitskraft, als industrielle Arbeitskraft zu verzeichnen haben, dieser Ausdehnung des Finanzüberbaus. Da haben wir eine andere Logik. Also da sind wir auch von der Empirie, kannst nicht einfach schließen. Merkst dann natürlich empirisch, wenn sich das Zeug auflöst und plötzlich die Bundesrepublik einen Rückgang der Wachstumsrate von 5% hat, wie 2009 im Gefolge dieser Finanzmarkt crasht, weil sich irgendwelche Blasen gebildet und aufgelöst haben. Also wo dann unmittelbar auch diese Abhängigkeit der Realökonomie von der Finanzökonomie durchschlägt, wie sich eben zeigt, dass es nicht selbsttragend gewesen ist. Das sind so zwei zentrale Gesichtspunkte. Jetzt habe ich mich aber verplappert. Du hattest ja noch einen zentralen Punkt. Ja, gut, ich verstehe das jetzt so, dass sozusagen das Wachstum in diesem realen Sektor dadurch auch geschaffen wird und getragen wird, dass es das Wachstum dieser Finanzmärkte gibt und daher, ich komme jetzt gar nicht mit dem Begriff zum Verwenden, aber da so eine Nachfrage sozusagen oder Geld für Nachfrage irgendwo geboren wird, ne? So erschaffen wird. Also ich spreche davon induzierten Wachstum. Ja. Finanzmarkt induziert. Also das ist ein zentraler Punkt eben in dieser Motorenmetapher. Also wenn ich davon spreche, dass die Basisindustrie dann ist es halt so eine Parallele zum Fordismus damals, die Automobilindustrie und die Wachstumsindustrien, die eben den ganzen Laden am Laufen gehalten haben, auch in anderen Sektoren eben, was weiß ich, halb Wolfsburg hat von VW mitgelebt oder zum Teil ist das auch heute noch der Fall. Und so hängt die Realökonomie an dieser Finanzwirtschaft. Deswegen auch die sehr ironische Aufgreifen dieses Begriffs der Finanzindustrie. Also, das ist aber, glaube ich, noch eine weitere Frage, die darauf zielt, ob das Ganze nicht einfach politisch ist. Ja, das ist ja Zeugnis sozusagen. Ich meine, das ist es ja letztlich sowieso. Es ist nur die Frage, ob es notwendig war oder nicht. Ne? Also, aber so gesehen wäre es ja dann notwendig, so verstehe ich das. Jetzt wäre es notwendig, weil es sonst woanders nicht herkommen kann. Naja, empirisch ist es natürlich auch so, dass es ja schon mal eine Krise gegeben hat in den 70er Jahren, also wo eben der fordistische Boom ausgelaufen ist, da hat sich die mikroelektronische Revolution erst abgezeichnet und damals eben die keynesianischen Konzepte auch nicht mehr gegriffen haben, also im Sinn von jetzt Nachfrage induziert, Wachstum schaffen. Und eben Staatsdefizite, also damals auch so Doppelproblem, dass gleichzeitig die Inflation hochgegangen ist und die Wachstumsraten abgesoffen sind. Das war natürlich auch Ausgangspunkt für eine politische Veränderung und für politische Entscheidungen. Also die Politik hat in dem Zusammenhang natürlich eine Rolle gespielt, also auch die Regensche Privatisierungspolitik als Möglichkeit, Verwertungsfelder für fiktives Kapital zu schaffen. Aber das erklärt natürlich nicht, wie die Dynamik funktioniert. Und das, ich sehe schon eine gewisse historische Notwendigkeit, um eben die Krise der 70er Jahre erst einmal zu überwinden durch diese Entwicklungen. Also dass da schon eigentlich diese strukturelle Erschöpfung der Akkumulationsfähigkeit sich abgezeichnet hat im realwirtschaftlichen Bereich. Das, was du sozusagen beschreibst, klingt ja so ein Stück weit so wie so eine Art Grenze, sozusagen bodenloser Keynesianismus. Das heißt also zumindest in der aktuellen Phase, sozusagen die Staatsbanken sind die alles aufkaufen, was sonst keiner haben will, und damit ja im Grunde genommen Geld rausboostet. Also quasi künstlich nochmal Geld nachhaut. Das ist das eine, oder sozusagen, das spart den Leuten ja durchaus schon, dass das nicht endlos so weitergehen kann. Daher kommt ja ein Stück weit auch so das ganze Gerede von dem, über die Verhältnisse leben, die Märkte, die geben Geld aus und geben Geld aus. Und zum Beispiel hier in Göttingen äußert sich das ganz konkret daran, dass sie dann jetzt sagen, okay, dann müssen wir jetzt halt doch sparen und alles sozusagen mit so einer Sozialkürzungsachs kleinhauen, das nennt sich dann Zukunftsvertrag. Also da stellen Sie fest, die Zukunft ist schon verbraucht, hauen wir sie heute bereits kaputt. Da wäre ja die Frage, inwiefern so eine Sparsachen sozusagen, also ob, es wird ja suggeriert, wenn wir heute sparen, dann hat sich das Problem auch wieder gelöst. Wir müssen quasi nur die ganzen angestauten Schulden wieder runtersparen. Was wäre dein Kommentar dazu? Was würdest du Leuten, die das so vorschlagen, ins Gesicht sagen? Ohne dabei ausfallen zu werden. Ich fange mal an, was die analytisch überhaupt machen. Vielleicht will ich eine kleine Frage dazu stellen. Sozusagen, die spannende Frage ist natürlich, was macht man dann gegen solche Sparleute? Also was macht man gegen den aktuellen Sparwahn? Ja. Also auf einer platt empirischen Ebene ist ja schon absehbar, was Sparen bedeutet. Also Sparen in dem Sinn, da steckt die Illusion eben dahinter, du hättest eben eine Fehlentwicklung in den Finanzmärkten und an und für sich wäre die Realwirtschaft selber tragend. Also da ist die Abhängigkeit einfach durchgestrichen von dieser Bildung von fiktivem Kapital. Wobei das Sparen ja jetzt, was die politische Klasse angeht, sowieso ein schizophrener Umgang damit ist. Es wird überall von Sparen geredet, aber es wird vom Sparen geredet, um sich weiter verschulden zu können. Vom Gesamtsystem steckt es in der paradoxen Situation drin. Auf der einen Seite muss, damit es weiterlaufen kann, die Bildung von fiktivem Kapital weiterlaufen. Es muss auch weiter verschuldet werden und die Bildung kann im Augenblick nur über den Staat laufen. Solange es nicht irgendwo neue Ersatzblasen im privaten Bereich gibt. Gleichzeitig muss der Staat aber Rückzahlfähigkeit stimulieren und das tut er, indem er Sparen ankündigt. Oder es dann auch tut, symbolisch, für systemsymbolisch, dort in Bereichen, die nicht systemrelevant sind, zum Beispiel bei den Sozialausgaben oder nicht als systemrelevant gelten. Also da wird diese Fiktion, dass diese Gesellschaft, die an ihrem Reichtum erstickt, noch kapitalistisch organisiert werden kann, dadurch aufrechterhalten, dass einfach gesellschaftlicher Reichtum auch vernichtet wird und Menschen ausgeschlossen werden. Darauf läuft es raus, für eine symbolische Aktion oder für die Aufrechterhaltung eben dieses Scheins von Zahlungsfähigkeit, von Rückzahlungsfähigkeit. Das ist ziemlich das Perfideste, was man sich vorstellen kann. Und Absurdeste auch an Konstellation. Also für die Aufrechterhaltung dieser Vorgriffsmaschine eine Vernichtung von realen Reichtum und von Zugangsmöglichkeiten dazu.